1. Die Familien oberhaupte der Leviten such ten Elisa, den Priester, Jowa, den Sohn Nuns, soe die Stammes oberhaupte der Israelitischen Stamm auf. 2. In Silo im Land Kanan erinnerten sie dies Darren, das Jahweh durch Mose befohlen hat, den Leviten stadte als Wohnsitzen die des Uge Horigen Weidflaschen für wie Zuzu Weisen. 3. Daraufhin übergeben die Israeliten den Leviten Gemes dem Befehl Jahwehs aus ihrem eigenen Erbesitz die Nachfolgend aufgeführten Stadte samt den des Uge Horigen Weidflaschen. 4. Das Los fiel auf die Geschlechter der Kahathiter, wobei die Nachkommen Aarons, die Priester, Dresden Stadte aus den Gebieten der Stamm Judah, Simeon und Benjamin erhielten. 5. Die übrigen Nachkommen Kahaths hingen bekamen durch das Los sein Stadte von den Geschlechtern der Stamm Ephraim, Dan und dem halben Stamm Manasseh zugewiesen. 6. Die Nachkommen Gersons erhielten Dresden Stadte durch das Los von den Geschlechtern der Stamm Issachar, Asa, Naphtali und dem halben Stamm Manasseh in Basin. 7. Die verschiedenen Geschlechter der Nachkommen Meroris erhielten Zwulf Stadte von den Stammen Ruben, Gad und Zebulun. 8. Die Israeliten übergeben den Leviten die Stadte samt den des Uge Horigen Weidflaschen durch das Los, Genor y Jahweh es durch Mose anjordnet hat. 9. Vom Stamm Judah und vom Stamm Simeon werden die Folgenden namentlich genannten Stadte abgetreten. 10. Die Nachkommen Aarons, die zu den Kahathiten unter den Nachkommen Levi's gehorten, erhielten die Stadte, die das Los zuerst auf sie gefallen war. 11. Man übergab ihnen die Stadt aber, den Vater Enax, also Hebron, im Gebirge Judah, zusammen mit den umliegenden Weidflaschen. 12. Die Felder und Dorfer, die zu dieser Stadt gehorten, werden jedoch Caleb, dem Sohn Jephuns, als sein Erbesitz übergeben. 13. Den Nachkommen Aarons, den Priestern, übergeben sie die Zuflucht-Stadt für Totschlager, Hebron, mit ihren Weidflaschen, soe Libna mit ihren Weidflaschen. 14. Des Weiteren erhielten sie Jatir mit seinen Weidflaschen und Esthemoa mit seinen Weidflaschen. 15. Ebenso werden Holon mit seinen Weidflaschen und Debir mit seinen Weidflaschen zugewiesen. 16. Hinzu kamen Asen mit seinen Weidflaschen, Uta mit seinen Weidflaschen und Bethskins mit seinen Weidflaschen, insgesamt nun Stadte von Dysen beiden Stammen. 17. Vom Stamm Benjamin erhielten sie Gibeon mit seinen Weidflaschen und Geba mit seinen Weidflaschen. 18. Außerdem werden Anathoth mit seinen Weidflaschen und Ormon mit seinen Weidflaschen zugewiesen, was via Stadte Ergab. 19. Insgesamt erhielten die Nachkommen Aarons, die Priester, Dresden Stadte samt den des Uge Horigen Weidflaschen. 20. Die Stadte, die den übrigen Geschlechten der Kahathiter unter den Leviten durch das Los zu fielen, werden vom Stamm Ephraim abgetreten. 21. Man übergab ihnen die Zuflucht-Stadt für Totschlager, Sichem, im Gebirge Ephraim, mit ihren Weidflaschen, soe Giza mit seinen Weidflaschen. 22. Des Weiteren erhielten sie Kibzaim mit seinen Weidflaschen und Bethhoren mit seinen Weidflaschen, insgesamt via Stadte. 23. Vom Stamm Dan erhielten sie Elthig mit seinen Weidflaschen und Gibbethon mit seinen Weidflaschen. 24. Hinzu kamen Ajalon mit seinen Weidflaschen und Gathrimon mit seinen Weidflaschen, was via Stadte Ergab. 25. Vom Halben Stamm Manasseh erhielten sie Tarnak mit seinen Weidflaschen und Jiblim mit seinen Weidflaschen, also zwei Stadte. 26. Insgesamt erhielten die Geschlechter der übrigen Nachkommen Kahath somit sein Stadte samt den des Uge Horigen Weidflaschen. 27. Unter den Geschlechtern der Leviten erhielten die Nachkommen Gersons vom Halben Stamm Manasseh die Zuflucht-Stadt für Totschlager, Golan in Basin, mit ihren Weidflaschen, soe Beeshterer mit ihren Weidflaschen, insgesamt zwei Stadte. 28. Vom Stamm Issachar erhielten sie Kishjan mit seinen Weidflaschen und Dabarath mit seinen Weidflaschen. 29. Des Weiteren werden Jarmuth mit seinen Weidflaschen und Enganim mit seinen Weidflaschen zugewiesen, was via Stadte Ergab. 30. Vom Stamm Arse erhielten SIE Mistel MIT Seinen Weidflaschen und Rehab MIT Seinen Weidflaschen. 31. Hinzu kamen Hellkath MIT Seinen Weidflaschen und Rehab MIT Seinen Weidflaschen, insgesamt via Stadt. 32. Vom Stamm Naftalei erhielten SIE die Zuflachtstadt für Totschlager, Kadesh in Galilar, MIT Iren Weidflaschen, Soe Hamathdor MIT Seinen Weidflaschen und Carthen MIT Seinen Weidflaschen, insgesamt drei Stadt. 33. Die verschiedenen Geschlechter der Gersoniter erhielten somit insgesamt Dresden Stadt samt den des Utorigen Weidflaschen. 34. Die Geschlechter der Nachkommen Meroris, die zu den Übrigen Leviten gehorten, erhielten vom Stamm Sebulon Jochnim MIT Seinen Weidflaschen und Kartha MIT Seinen Weidflaschen. 35. Des Weiteren wurden Dimner MIT Seinen Weidflaschen und Nahal MIT Seinen Weidflaschen zu Dwiesen, was via Stadt Ergab. 36. Vom Stamm Ruben erhielten SIE die Zuflachtstadt für Totschlager, Bezer in der Steppe, MIT Iren Weidflaschen, Soe Jaza MIT Seinen Weidflaschen. 37. Hinzu kamen Kademath MIT Seinen Weidflaschen und Mephath MIT Seinen Weidflaschen, insgesamt via Stadt. 38. Vom Stamm Gad erhielten SIE die Zuflachtstadt für Totschlager, Ramoth in Gilead, MIT Iren Weidflaschen, Soe Mahanaim MIT Seinen Weidflaschen. 39. Des Weiteren wurden Heshban MIT Seinen Weidflaschen und Jaser MIT Seinen Weidflaschen zu Dwiesen, insgesamt via Stadt. 40. Die verschiedenen Geschlechter der Nachkommen Meroris, die zu den Übrigen Leviten gehorten, erhielten somit durch das Los insgesamt Zwölf Stadt als Iren Antil. 41. Insgesamt gab es somit Akten Wirzig Stadt für die Leviten inmitten des Erbesitzes der Israeliten, Jewels MIT den des Utorigen am liegenden Weidflaschen, dies traf auf Algenanten Stadt zu. 42. G. Dieser Stadt umfasst die Eigentliche Siedlung und die des Utorigen am liegenden Weidflaschen, was für Algenanten Ort Zutruf. 43. Jahwe gab Israel das gesamte Land, dessen Übergabe Iren vatten eidlich versprochen hat, SIE nahmen es in Besitz und ließen sich dort nieder. 44. Jahwe verschaffte ihnen ringsum Ruhe, genau wie es Iren vatten geschworen hat, so dass keiner ihre Feinde ihnen standhalten konnte, denn Jahwe gab all ihre Feinde in ihre Hand. 45. Von allen Verheißungen, die Jahwe dem Hause Israel gegeben hat, war kein Unerfüllt geblieben, als war eingetroffen.